Radio Marabu, Fischer und Göbel starten in das Jahr 2020 und die erste Sendung im neuen Jahr ist ja eigentlich immer der Nekrolog, heute aber ein besonderer. Genau, den Nekrolog kündigen wir hier schon mal an. Wir wollen aber in diesem Marabu-Flashback einen Künstler ehren, der im Jahre 2019 gestorben ist, den wir recht selten auf Radio Marabu hören, und genau aus diesem Grunde bekommt er jetzt eine eigene Sendung. Steht damit neben Lou Reed und David Bowie in unserem Archiv. Die Rede ist von Karel Gott. Heute ist der schönste Tag, ein ungewöhnlicher Anfang für eine Abschiedssendung, aber ich denke, wir können das wagen. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Ich fühl zum ersten Mal, ich bin verliebt. Ich möchte diesen Tag für keinen geben. Es ist ein Wunder, dass es sowas gibt. Mit keinem will ich tauschen, wer es auch immer sei. Heute will ich mich berauschen, morgen ist vielleicht vorbei. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Heute ist der schönste Tag im Monat Mai. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Ich bin zum ersten Mal, ich bin verliebt. Ich möchte diesen Tag für keinen geben. Es ist ein Wunder, dass es so was gibt. Ich fühl zum ersten Mal, ich bin verliebt. Ich möchte diesen Tag für keinen geben. Es ist ein Wunder, dass es sowas gibt. Mit keinem will ich tauschen, wer es auch immer sei. Heute will ich mich berauschen, morgen ist vielleicht vorbei. Karel Gott, interessant an diesem Künstler ist der große Unterschied bei den Einspielungen. In seiner Heimat Tschechien hat er ganz, ganz andere Musik gemacht, auch im Bereich Rock'n'Roll. Es gibt von 1981 ein Album mit Beatles-Nummern, als in Deutschland, wo er eher dem leichten Schlager zugerechnet wird. Aber in den frühen Anfängen gab es einige hochinteressante Platten, zum Beispiel jetzt wird's böhmisch. Nun denn, frisch aufgespielt, wir rufen auf die Bühne, Level geht weiter, trotzdem der große Karel Gott tot ist. Wir hören jetzt etwas Böhmisches. Die Kirmes. Das ist uralt. Kuss, Schluss und sonst noch was, das kennt mancher bald. Denn seit mehr als 1000 Jahren hat's ein jeder mal erfahren. Doch ohne Liebe kann man nicht durchs Leben gehen. Und da hilft auch keine Reue, man fällt. immer ein aufs Neue. Liebe, ja, Liebe, die ist immer wieder schön. Wenn einer klagt, wenn einer sagt, die Welt sei voll Problemen, lach ich ihn aus und sag diskret, nur ja nichts wichtig nehmen, weil's allen anderen grad so geht. Hey! Szkoda łaski, którąś mi ten kradala. Vyplakala moje mládí, uprchlo taky jako sen, a ze všeho mi zbyla jenom v srdci mém vzpomínka jen. Wer regelmäßig Radio Maribor hört, hört auch regelmäßig den 30 Minuten Nonstop Music Block. Und einen solchen wollen wir jetzt auch Karel Gott widmen. Die großen Erfolge von Karel Gott. Achtung, Sie befinden sich in der Mitte eines 30 Minuten Nonstop Music Blocks auf Radio Maribor. Europe's Alternative Music. Sein zu dir, aber Achtung, Sie befinden sich in der Mitte eines 30 Minuten Nonstop Music Blocks auf Radio Marabu. Europe's Alternative Music. Toll wie die Lolo, schick wie die kleine Jane. Schön wie die Aphrodite einst in Athen. Alles zusammen, das nenn ich ideal. So und nicht anders ist Lady Karneval. Unter 100 kann es eine nur sein. 99 Mal drückt leider der Schein. Es gibt Ladies überall, aber Lady Karneval nur einmal, nur einmal. Wenn wir uns finden, das ist mir heute schon klar. Sagen die Leute, wir sind das schönste Paar. Und die, ich meine, die weiß schon lang Bescheid. Heute beginnt für uns beide die schönste Zeit. Deine Augen, die versprechen so viel. Dabei weiß ich, das ist alles nur Spiel. Rote Rosen, roter Wein, ein paar sein, nur mit dir, ganz allein. So viel, dabei weiß ich, das ist alles nur Spiel. Rote Rosen, roter Wein, ein paar Tage glücklich sein, nur mit dir, ganz allein. Toll wie die Lolo, schick wie die kleine Jane. Schön wie die Aphrodite einst in Athen. Alles zusammen, das nenn ich ideal. So und nicht anders ist Lady Karneval. So und nicht anders ist Lady Karneval. Voller Geld, dass man keine Liebe und kein Glück versäumt. Viele fremde Länder sehen, auf dem Mond spazieren gehen. Davon hab ich schon als kleiner Bub geträumt. Wenn man nur als Kind schon wüsste, was man tun und lassen müsste, wäre das Leben leicht. Ob man alle weiten Ziele und das Schönste der Gefühle irgendwann erreicht. Von den vielen Illusionen, die in unseren Herzen wohnen, bleiben nur ein paar. Und die werden wie ein Wunder eines Tages dann mitunter wahr. Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld, dass man keine Liebe und kein Glück versäumt. Viele Fremde. Auf dem Mond davon hab ich schon als kleiner Bub geträumt. Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld, dass man keine Liebe und kein Glück versäumt. Viele fremde Länder sehen, auf den Mond spazieren gehen, davon hab ich schon als kleiner Bub geträumt. Нам крайг де златне рева, а путник не туши, же прот, же ки се вева, там вечер до души. Знам крайг де мачек піска, а частє не гони, уж віноч се ми стиска, Шовки за мені, я вік ще єдну сважу краткий борт порові, а тут не сам уж браті спадки спорт доробин, кам до тобі, кам до тобі, спадки к нам, спадки к нам. Там, де си река співа свою пісень лунорушіх, а коли ж це вечір співа, я сльозу осушим. Я вижу, що єдну сважу краткий борт породи, тобто не сам уж краткий спадки збор доробин. До тобі, кам, до тобі, спадки к нам, спадки к нам. Я вім, що єдну сважу крат, спадки к нам, спадки к нам. Знам край, где златне рева, а путник не туши, же дрожек і сеплева, там вечер до души. Radio Marabus Alternative Oldie Show, präsentiert, moderiert und produziert von Marcel Fischer, Frank Göbel. In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt, zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine, freche Biene Maya. Lieben Maya, Maya, Maya, Maya. mich an einem schönen Tag durch eine Blumenwiese geh und kleine Bienen fliegen seh, denk ich an eine, die ich mag. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt, zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine, freche Biene Maya. Lieben Maya, Maya, Maya, Maya, erzähle uns von dir. Maya, allerlieben Maya, Maya, Maya, Maya, erzähle uns von dir. War immer Babitschka, herrliche Geschichten konnte sie berichten, und für uns war's immer wieder neu. Alle Kinder liebten Babitschka, singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babitschka. Pferde stehlen, Äpfel schälen und erzählen, das war Babitschka. Sie hat uns getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Wir liebten sie und spielten gern mit unserer Babitschka. Löcher in den Strümpfen, oh, was kann sie schimpfen? Doch wir wussten, dass sie's nicht so meint. Denn wir kannten unsere Babitschka. Wenn wir sie besuchten, roch es schon nach Kuchen. Wir probierten heimlich Erdbeerwein. Und dann wurde uns so schlecht davon. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babitschka. Pferde stehlen, Äpfel schälen und erzählen, das war Babitschka. Sie hat uns getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Wir liebten sie und spielten gern mit unserer Babitschka. Ich seh's noch wie heute, hör die Glocken läuten in der kleinen Kirche gleich beim Haus. Alle weinten wir um Babitschka. Sie hat für ein Leben nie klein beigegeben. Einer nur war stärker noch als sie, und der holte unsere Babitschka. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babitschka. Pferde stehlen, Äpfel schälen und erzählen, das war Babitschka. Sie hat uns getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Sie uns spielten gern mit unserer Babitschka. Sie hat uns getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Wir liebten anders als alle die anderen, die ich einmal kannte vor dir. Denn du verstehst mich auch ohne viel Worte, ich weiß, dass ich dich nie verlieb. Wenn es mir gut geht, wird's mit dir noch schöner, so schön wie es früher nie war. Und wenn ich traurig bin, muss ich nichts sagen, dann bist du mir unendlich nah. Du bist da für mich und schenkst mir deine Zärtlichkeit. Du bist da für mich am Tag und in der Dunkelheit. Du bist da für mich und nimmst mir meine Traurigkeit. Du bist da für mich, du hältst zu mir für alle Zeit. Du findest immer die richtigen Worte, das, was du sagst, ist auch wahr. Ich weiß genau, du verzeihst mir auch Fehler, die Liebe ist nie in Gefahr. Manchmal vergehst du, weil ich dich enttäuscht hab, und doch du gehst niemals zu weit. Und wenn's drauf ankommt, zusammen zu kämpfen, dann bist du zu allem bereit. Du bist da für mich. Schenkst mir deine Zärtlichkeit. Du bist da für mich am Tag und in der Dunkelheit. Du bist da für mich und nimmst mir meine Traurigkeit. Du bist da für mich, du hältst zu mir für alle Zeit. Schrecklichen Träumen und spüre, mein Herz schlägt ganz laut. In diesen Stunden brauch ich deine Liebe, damit ich den Träumen nicht klau. Denn du bist da für mich und schenkst mir deine. Achtung, Sie befinden sich in der Mitte eines 30 Minuten Nonstop Music Blocks auf Radio Marabu. Europe's Alternative Music. Fang das Licht von einem Tag voll Sonnenschein. Halt es fest, schließ es in deinem Herzen ein. Heb es auf, und wenn du einmal traurig bist, dann vergiss nicht, dass irgendwo noch Sonne ist. Fang das Licht von einer Nacht voll Sternenschein. Das fest, schließ es in deine Träume ein. Heb es auf, und wenn die Dunkelheit beginnt, dann vergiss nicht, dass irgendwo noch Sterne sind. Fang das Licht, fang das Licht, halt es fest. Für den Tag, an dem die Hoffnung dich verlässt. Und glaubst du, dass es für dich kein Wunder gibt? dass jemand da ist, der dich liebt. Fang das Licht von einem Tag voll Sonnenschein. Halt es fest, schließ es in deinem Herzen ein. Heb es auf, und wenn du einmal traurig bist, dann vergiss nicht, dass irgendwo noch Sonne ist. Fang das Licht, halt es fest. Und glaubst du, dass es für dich kein Wunder gibt? Dann vergiss nicht, dass jemand da ist, der dich liebt. Und glaubst du, dass es für dich kein Wunder gibt? Dann vergiss nicht, dass jemand da ist, der dich liebt. Dann vergiss nicht, dass jemand da ist, der dich liebt. Der Durchbruch in Deutschland, weißt du wohin? Etwas später kam Lady Carnival. Einmal um die ganze Welt, ein großer Hit von 1970. 1971 die Moldau. Das ist mal eine B-Seite, aber eine wunderschöne. Natürlich kennen wir die Biene Maya. 1977. 1979 besang er eine Oma Babitschka. Du bist da für dich. Nein, für mich. Du bist da für mich. Schon ein etwas poppigerer Schlager aus dem Jahr 1981. Und dann zusammen mit der jungen Darinka. Fang das Licht. 1985. Nicht 10, nicht 20. Nein. 30 Minuten Nonstop Music mit Karel Gott. Radio Marabu Flashback. Der Marabu Flashback mit Fischer und Göbel, diesmal einem Künstler gewidmet, der 2019 gestorben ist, und zwar Karel Gott, der Tscheche. Einige werden sich vielleicht noch an die Charta 77 erinnern. Das war eine Erklärung regimekritischer tschechischer Künstler wie zum Beispiel Václav Havel. Karel Gott war sozusagen auf der anderen Seite. Er unterzeichnete eine parteilinientreue Gegenerklärung, und damit sind wir direkt bei der Rubrik Brecht hat Recht. Eigentlich ein Lied, Lob des Kommunismus, Musik Hans Eisler, aber ich denke, es wäre vernünftiger, dieses Werk vorzulesen, Lob des Kommunismus. Er ist vernünftig, jeder versteht ihn, er ist leicht. Du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen, er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutzen, gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen, aber wir wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Brecht hat Recht. Und damit kommen wir zur nächsten Rubrik im Marabu Flashback. Kein Flashback ohne Bowie. Und David Bowie, den vermissen wir ja leider auch seit einigen Jahren schon. Deshalb jetzt hier sein Titel Without You. ein Flashback ohne Bowie aus dem Album Let's Dance, die vierte Single-Veröffentlichung Without You. Der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel zum tschechischen Sänger Karel Gott. Wir kennen ihn natürlich hauptsächlich hier in Deutschland mit auf Deutsch gesungenen Titeln, aber natürlich hat er auch sehr viel in seiner Heimatsprache gesungen, Tschechisch. Das hören wir gleich. Und dann noch einen Titel auf Russisch. Если осенний холод в наши сердца нагрянул вдруг, молча любовь уходит горькой дорогою разлук. Никто не знает, где она сейчас. Совсем забила нас. Он помнит нас. Пусть где-то молча в ночи бредет она одна. Но поверь, если в сердце зазвенит весна, вновь любовь вспомнит нас и придет сюда. Навсегда, навсегда, навсегда. Вспомнит нас, вспомнит нас и придет сюда. Навсегда, навсегда, навсегда. Jak se probudilo, bytě by se nenudilo. Naše háli gáli hned se naučilo. Pánu větvy z Verizon Rock. Pánu dneska po celý rok. Kdybyste se ptali, bude háli gáli. Ta-ta, lidat, ta-ta, lidat, ta-ta, lidat. Já tam lida, kdybyste se ptali, bude hary gary. Karel Gott im Radio Marabu Flashback. Wir erleben jetzt einen kraftvollen Karel Gott. Genau, er hat sich nämlich auch an großen englischen Vorbildern wie den Beatles orientiert, aber natürlich auch an den Stones. Hier ist Karel Gott mit seiner Version von Painted Black. Schwarz und Rot. Die rote Tür, ich streiche sie ab heute schwarz. Denn alles, was so rosarot war, ist jetzt schwarz. Oh, sag mir doch, was ist mit uns, der nur blüht. So schnell wie roter Mond ist sie für uns verblüht. Ah, und alles ist so schwarz und leer jetzt um mich her. Oh, sag mir doch, gibt es denn keinen Ausweg mehr? Sonne hoch am Himmel stehen und unsere Liebe, sie wird wieder neu erstehen. Oh, rot so wie Feuer wird sie wieder für uns blühen und hunderttausend rote Blumen werden blühen. Und schau, die rote Tür, zum Glück, sie öffnet sich. Sie öffnet sich zum neuen Glück für dich und mich. Oh, sag mir doch, oh, sag mir doch, was ist mit uns geschehen? Warum muss ich jetzt alles schwarz nur sehen? Oh, oh, oh. Eine großartige Coverversion, da würde ich an manchen Stellen sagen, dass er das Original von den Rolling Stones, also die folkloristische Tiefe des Originals, erkannt hat und das herausgearbeitet hat, und sein Painted Black ist ja fast noch aggressiver. Jetzt werden wir etwas ruhiger, aber haben auch eine wunderbare Coverversion, die er in den 70er Jahren aufgenommen hat, All By Myself, im Original von Eric Carmen, und wir hören jetzt die Fassung von Karel Gott. When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known, but when I dial the telephone, nobody's home. All by myself, don't wanna be all by myself anymore. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Yeah. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Ja, ich glaube, man hat jetzt gerade hören können bei den letzten beiden Titeln speziell, warum Karel Gott und Marabu doch auch ganz gut zusammenpasst, hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Er hat ja auch viel in der DDR produziert, in den Studios der DDR. Das nächste Lied ist ein Beispiel dafür, komponiert von Arndt Bause, Kein Tag ohne Liebe. Ich gehe durch meine Stadt, in tausend Fenstern brennt noch Licht. Und die Regentropfen singen und auf unsichtbaren Schwingen kommt die lautlose Nacht. Da geht ein Fenster auf und ich erkenne dein Gesicht. Und ich spüre ein Verlangen, will dein Bild im Dunkeln fangen, das mir da entgegenlacht. Nun soll kein Tag mehr ohne dich vergehen. Nie mehr bin ich allein. Wir werden Schritt für Schritt den Brücken entgegengehen und das Leben erleben. Nun soll kein Tag ohne deine Liebe gehen. Keiner bleibt mehr allein. Jeden neuen Tag, den wir zusammen sehen, wird ein Sonnentag sein. Weit kann der Weg oft sein, bis du der Einsamkeit entfließt. Bis du einen Menschen findest, mit dem du dich dann verbindest, jeder Blick sagt so viel. Dann macht die Stadt Musik, weil du die Liebe lachen siehst. Lass das Glück in uns verweilen, wenn wir Taten Träume teilen, sind wir zwei am schönsten Ziel. Nun soll kein Tag mehr ohne dich vergehen. Nie mehr bin ich allein. Wir werden Schritt für Schritt dem Glück entgegengehen und das Leben erleben. Nun soll kein Tag ohne deine Liebe gehen. Keiner bleibt mehr allein. Jeden neuen Tag, den wir zusammen sehen, Sonnentag sein. gehen wieder zurück in die Frühphase von Karel Gott. Eine Coverversion aus dem Jahr 1966. Only you. Only you can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and me alone can thrill me like you do and fill my heart with love, for only you, only you can make this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Only you, yeah. Damit ein Sprung ins Jahr 1973, das Jahr der Weltfestspiele in Berlin. Auf der dazugehörigen Platte befindet sich auch folgender Titel von Karel Gott, Mr. Green. Damit ist der Flashback fertig. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss, Fischer und Göbel. Die Lichter löschen langsam aus. Der Pianist geht bald nach Haus. Ein Gast, der blieb noch stehen, will scheinbar noch nicht gehen und summt leise für sich einen Song. Hey, Mr. Green, ich hab ein Spiel. Spielen Sie noch einmal den Evergreen. Hey, Mr. Green, beim letzten Gin. So manches aus dem Sinn. Hey, Mr. Green, Musik und Gin, die wirken fast immer wie Medizin. Ach, lieber Mann, fangen Sie an, noch einmal für mich nur den alten Evergreen. Pianist ist längst daheim. Der Gast steht immer noch allein. Er kann wohl nicht vergessen, denn er summt wie besessen ohne Pause seinen alten Song. Hey, Mr. Green, schwindet so manches aus dem Sinn. Hey, Mr. Green, Musik und Gin, die wirken fast immer wie Medizin. Ach, lieber Mann, fangen Sie an, noch einmal für mich nur den alten Evergreen. Musik und Schild.